Soll ich? Trau dich. Okay, warte. 16. Folge. Ja, noch Wo nicht. Ist dein Buch? Noch nicht. Wo ist dein Buch? Herzlich willkommen zum silfmedia.de Podcast. So, jetzt sind wir da. Hallo, Herzlich Holger. Willkommen. Hi. Und hallo ihr an den Empfangsgeräten. An den modernen Empfangsgeräten. Eures geringsten Misstrauens. Oh Mann, wenn ich unser Akku schon sehe. Ah ja, okay. Warum wechselst du die nicht vorher? Weil ja noch was drin ist. Denn so. Sowas packt man immer in die Fernbedienung. Das macht spannend. Ja, ne, unsere Fernbedienungen werden auch nicht so schnell leer. Ja. Ja, Herrentag gut überstanden. Erstmal, hallo hatten wir schon gesagt. Ach so, 16. Folge. 16. Jetzt? Folge und wir haben Juni. Es geht schon gut los. Ja. Ja, Juni haben wir, genau. Nur für alle, die jetzt so nachträglich irgendwie die Podcast hören. Wir lebten damals im Juni 2011. Also jung kommen wir nie wieder zusammen. Das ist wohl wahr. Ja, ja. Herrentag. Herrentag, ja. Was ihr macht? Nee, wir haben total abgegammelt. Oh. Ja, wir sind nicht mehr so, dass wir, wenn man, also, das sagst du jetzt. Ab einem gewissen Alter und wenn man Kinder hat, dann mutiert der Herrentag ja eher zum Vatertag. Und ja, da ist man dann halt ein bisschen gesetzter. Ja. Und deswegen ist halt nicht so viel passiert. Was hast du am Herrentag gemacht? Ich habe mir 2 Tage hintereinander lang die Birne voll gesoffen. Ach, auch wirklich? Ja. Also nicht ganz so extrem. Also nicht, wie Julia gesagt hat, bis zur Gesichtslähmung, so schlimm war es nicht. Dann verstehe ich, warum du heute ein Bier mit hast. Das ist quasi, um langsam den Pegel wieder... Genau, damit die Kopfschmerzen nicht kommen. Nee, das stand bei mir zu Hause rum und dann... Ich trinke ja sonst nie alleine und dann wird es ewig stehen. Ja, jetzt trinkst du mit ein paar hundert Leuten zusammen, ist doch auch schön. Obwohl, ja, wenn die das hören, dann ist dein Bier schon wieder schal. Ja, ich bin halt nicht so der Schnelltrinker, ich genieße. Achso, ich werde mal hier die Uhr noch... Ich habe gerade ein Piepsgeräusch gemacht. Ja, die Uhr. Achso, Prost, Holger. Prost. Boing. Ja, warte mal, war Etikett gewesen. Nee, das ist doch keine Flasche, das ist doch ein Glas, musste ich. Ja. Boah. Das war der Sound. Warte mal, machen wir gleich nochmal. Jetzt nochmal. Achso, jetzt. Oh. Er war jetzt nicht so echomäßig. Ja, schade. Na, egal. Ist hier irgendwo ein Echo? Einen großen Schluck aus dem Glas, jetzt hast du ein Echo. Echo? Ich dachte, das wäre jetzt wie in so einer Höhle. In der Höhle ist das ganz wunderbar. Ach, gibt's noch ein anderes Echo? Nein, man kann ein bisschen regeln. Achso, regel mal. Echo? Echo? Ha. Warte. Du kommst mit deinen Knöpfen nicht klar. Ich denke, du musst da irgendwie noch das Pedal drücken. Nee, das ist ja gedrückt, warte mal. Achso. Ist jetzt ein bisschen... Echo. Warte mal, ich muss Echo runterdrehen. Es sind halt so viele Knöpfe hier zum Drehen. Ja. Du kommst mit deiner Materie nicht klar. Doch, warte mal. RTFM. Nee, da ist halt ein Handbuch zu. Achso. Ein PDF bestimmt. Ich dachte mal, sowas macht man vor der Sendung. Ich hab's ja vor der Sendung eingestellt, dass es Echo macht. Hallo. Meine Voice-Taste fehlt noch. Ja gut, egal. Echo raus. Genau, worüber wollten wir sprechen? Da habe ich vielleicht zur Einstimmung, damit du dann gleich wieder zu deinem Thema übergehen kannst. Nö, mach mal, arbeite mal deins ab. Richtig, habe ich zur Einstimmung eine gute Geschichte. Und zwar wollte ich beim letzten Mal schon erzählen, eine Anekdote von einem, was ich im Interview gelesen habe, und zwar ein Musiker, der erzählte, der hat immer auf PlayStation gezockt, und zwar hier Tiger Woods Golf. Ja. Und der hat das, der war so gut gewesen, halt so in diesem PlayStation Network, dass er sich gesagt hat, oh, jetzt werde ich richtiger Golfer. Ne? Er war halt echt der Annahme, nur weil er im Computerspiel gut ist, ja, dass er halt im richtigen Golf auch gut ist und stand dann auf dem Grün und der war natürlich richtig mies. Aber es dann bin ich die perfekte Killermaschine. Wahrscheinlich, ja. Nee, es hat bei ihm halt jetzt dazu geführt, dass er eben sich im Privat auch mit Golf beschäftigt und jetzt mittlerweile ist er wohl laut eigener Aussage ein guter Golfer. Ja, das ist, warte mal, wer an, das war von den Deftones. Kennst du die Deftones? Hm? Irgendeine Band? Kennst du? Ja. Ja, der Gitarrist von denen war das. Ach. Ja. Okay. Und der muss im PlayStation Network ganz große Nummer gewesen sein. Also, ja, jetzt der nicht muss mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Die, sie wurden ja gehackt und sind jetzt, es ist ja alles gut wieder, ne? Es hat ein paar Wochen gedauert. Ich glaube, 4 Wochen, 5 Wochen waren es, wie sie offline waren. Und jetzt gibt's irgendwie eine Entschädigung, also jetzt sind sie wieder online seit einer Woche und jetzt gibt's irgendwie eine Entschädigung, das heißt, du kannst dir von 5 Titeln kannst du dir 2 raussuchen, die du kostenlos runterladen darfst. Also von 5 Spielen? Ja. 5 Spiele für die PS3 nur oder für alle PlayStation? Na, auch für die PlayStation Portable, aber da ist glaube ich bis 1 oder 2 Titel dabei. Okay. Achso, das ist ausgewählt. Also so ein, ja. Ah, okay. Also anscheinend die, welche Titel du dir davon runterladen welcher kannst. Wert? Im Laden kostet, also Little Big Planet ist so ein Kinderspiel, so Jump'n'Run mit rumbasteln und so. Genau, das kostet glaube ich noch 20 oder 30 Euro. Okay, also so knapp 50 Euro kann man auf den Kopf hauen, wenn ich das jetzt mal richtig überschlage, oder? Ungefähr, ja. Oder gibt es glaube ich auch Titel, die kosten nur 10, 15 Euro. Ah ja, okay, also sagen wir, im Maximum sind da 50 Euro Entschädigung per Nase drin. Genau, wenn es alles klappen würde. Wieso? Also du hast ja, du hast schon heute versucht, ist die Entschädigung in genau, zu nehmen? Genau. Das hast du mir vorhin erzählt, das habe ich noch nicht ganz mitgekriegt. Genau, ich wollte mir halt diese 2 Titel runterladen, lad mir den ersten runter, auch so ein nettes Jump'n'Run und so. Ja. So, dann habe ich noch gesehen, gibt's so ein futuristisches Autorennspiel, also so eine Art wie Mario Kart, bloß halt in der Zukunft. Und dann wollte ich erstmal gucken, weil es da mehrere Telefone gibt, ob ich den Titel nicht schon habe. Ja. Und dann gehe ich da halt zurück ins Menü und gucke so nach, sehe ich, ah, den Titel habe ich noch nicht, wollte ihn mir also runterladen und einmal war die Option weg. Oh. Das heißt, ich kann meinen 2. Titel nicht runterladen. Jetzt hast du dich schon bei Sony beschwert. Jetzt habe ich, nee, nicht beschwert. Ich habe bloß gefragt, ob das vielleicht ein Bug ist. Und das habe ich per Twitter gemacht, aber da kam noch keine Antwort. Aber wahrscheinlich sind die alle überlastet, weil ich habe dann noch einen Kumpel angerufen. Und der hat gesagt, er kann gerade nicht telefonieren, weil er bei Sony seit 1 Stunde in der Warteschleife hängt. Oh, ja. Also wenn man da erstmal angefangen hat, in der Warteschleife zu hängen, dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo man sich sagt, jetzt habe ich 1 Stunde investiert. Ja. Ziehe ich jetzt durch. Hoffentlich also waren die nicht kostenpflichtig. Ja, die ist kostenlos. Ja, okay. Ja. Also ich glaube, neuerdings muss es ja auch so sein, dass man bis zum Sprechen mit dem ersten Mitarbeiter nicht bezahlen muss. Das weiß ich nicht. Naja, aber ich habe auch mal irgendwie sowas also gehört. Also im Erotik-Hotline ist es so, da sagen die immer, dieses Gespräch ist kostenlos, bis sie eine Dame am Apparat haben. Da kennt sich aus, ja? Nein, war jetzt nur eine Vermutung. Okay. Ja. Okay. Ja. Nee, deswegen haben wir ja keine so hohe Telefonrechnung, weil kurz vorher lege ich schon mal auf. Du weißt ja, wie kurz vorher, du weißt ja gar nicht, wann der rangeht. Ach, apropos. Nee, macht man so kurz vorher, auflegen. Ja? Nee, apropos, du weißt ja nicht, wann er rangeht. Er hat eine ähnliche Geschichte, hat mit einer Kamera zu tun. Ja. Ich will es gerade nur zwischendurch, weil es passt. Und zwar hat sich ein Kollege eine Videokamera gekauft, ja, und die Videokamera, die zeichnet 3 Sekunden, bevor du den Aufnahmeknopf drückst, auf. Das ist cool, oder? Wie funktioniert das? Ja, da fragt man sich. Ich kann Gedanken lesen. Woher weiß die Kamera, wenn ich aufzeichnen will? Ja. Der Trick ist ganz einfach. Ach so, die zeichnet schon vorher auf. Genau, aber die zeichnet permanent, die hat so einen Flash-Speicher irgendwo und da zeichnet die permanent auf. Und wenn du Aufnahmen drückst, dann nimmst du die 3 Sekunden davor. Heißt natürlich auch, das ist nur nützlich, wenn du halt schon auf das Objekt der Begierde raufhältst. Ja. Und in dem Moment, wo es passiert, drückst du auch dann 3 Sekunden eine super lange Zeit. Ne? Ja. Ja, finde ich eine tolle Sache. Kann man auch ab und anschalten. Braucht ja sicherlich eine Menge Batterie. Ja, na, vielleicht Speicher aber eigentlich nicht. Ja gut, aber wenn es permanent aufzeichnet, obwohl die Linse, wenn die offen ist, ist die offen, dann wenn das, kann das Bild ja abgenommen werden. Ne? Ja. Ja, aber ja. Flash-Speicher sind ja energiesparend. Ja. Auf jeden Fall haben wir da auch gestaunt, weil er hatte halt auch in der Anleitung das gesehen, dass da irgendwie steht, 3 Sekunden vorher, dann dachte er sich auch, wie macht die Kamera das? Weil sie dann erstmal drauf kommen. Ja, nicht aber nicht schlecht. Eine coole Idee. Und dann wollte ich nochmal motzen. Immer noch über das PlayStation Network? Nee. Komm. Aber nee? Sony direkt. Über Sony, ne? Also erstmal ist der Service irgendwie total blöd, weil man die ganzen Wochen nie erfahren hat, was da nun wirklich passiert ist. Und man hat so eine komische E-Mail gekriegt, die jeder kriegt irgendwie so, ja, es könnte, hätte, wäre, wenn. Aber, ja, und jetzt ist Sony halt schon wieder gehackt worden. Und diesmal hat Sony Picture erwischt irgendwie und die meinten, ja, die Passwörter und so, die waren nicht mal verschlüsselt oder so. Oh, oh. Weißt du, was wir da nur sagen können? Ja. Gewitter. Genau. Nee, ja, das ist natürlich blöd. Also, ja. Warte mal, Holger, willst du nochmal über Sony lachen? Lach mal. Ja. Nee, das ist natürlich echt blöd. Also da muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob stimmt. Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, genau. Und ich weiß, und das ist nämlich ein Extremfall, weil ich weiß nicht, ob stimmt, aber Sony wurde, glaube ich, sogar vorher gewarnt, dass ihr Netz nicht sicher ist. Und die Passwörter waren, hast du gerade gesagt, die waren Klartext? Ja. Ja, weißt du, warum man die Klartext, warum man die im Klartext abspeichert? Damit da jemand lesen kann. Achso, ich dachte, falls jemand dann wieder, ach nee, damit könnten ja zurückverschlüsselt werden. Falls jemand das Passwort vergessen hat oder so. Aber nee, ich kann mal kurz einen kleinen Einblick in die Verschlüsselungstechnik geben. Und zwar nimmt man normalerweise eine sogenannte MD5-Verschlüsselung, das ist die, so die ziemlich gängigste eine 5 Verschlüsselung. Eine Megabit große? MD5 heißt der Algorithmus. Was da im Detail hintersteckt, kann ich auch nicht sagen. Okay. Aber es ist so, dass du halt das Passwort verschlüsselst und in die Datenbank trägst. Ja. Ne? Und dieser MD5-Verschlüsselung, die ist nicht rückwärts aufzulösen. Also kannst da du kannst nie wieder herausfinden, was ist denn das Passwort von dem. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, aber woher, wie kann ich denn das eingegebene Passwort dann vergleichen mit dem, was in der Datenbank steht? Ja. Und? Wie wird das wohl passieren? Mit der gleichen Verschlüsselung? Das eingegebene Passwort wird auch verschlüsselt mit MD5 und dann werden die beiden verschlüsselten Daten einfach verglichen. Also deswegen aber es gibt kann ja auch andere ein Admin auch nie sagen, also wenn du dein Passwort vergessen hast, hat es keinen Sinn, dort anzurufen und zu sagen, könnt ihr mir mein Passwort geben. Es ist halt wirklich nicht. Ja, aber ich kenne viele Dienste, wo dir das eigene Passwort dann wieder per E-Mail zurückgesendet wird. Dann muss man, aber wenn das der Fall ist, dann sind sie nicht verschlüsselt in der Datenbank. Ja, oder verschlüsselt, aber. Geht nicht. Also ein MD5-Schlüssel kann man nicht mehr rückwärts auflösen. Man muss ja nicht den Schlüssel nehmen, oder? Ja, man kann es anders verschlüsseln, logisch. Ja. Ja. Aber meines Erachtens nach ist die fairste Verschlüsselung gegenüber des Anwenders die, wo kein anderes Passwort mehr einsehen kann. Ich würde sagen, ich kenne nämlich auch Dienste, wenn man den Passwort vergessen hat, dass man dann ein zufälliges. Genau, dann kriegt man neues. Das ist ja technisch kein Problem. Genau, und dann kannst du das halt wieder zurückändern. Richtig, ja. Und jetzt gibt's aber mittlerweile sogar im Internet schon Datenbanken, die diese MD5 verschlüsselten Zeichenketten speichern. Und wenn du halt nur den MD5-Schlüssel weißt, dann kannst du anhand des MD5-Schlüssels rausfinden, wie das Passwort ist. Ja, und klappt nicht für jedes Passwort, aber ich einen Bot baue und eben ausprobieren. Nee, der hat schon massig Worte in der Datenbank halt, so gängiger, ne? Und da kann man mit ein bisschen Glück auch so ein Passwort, wenn man sowas wie Baum hat oder so, oder wie Lisa21 oder so, ne, sowas findet man dann relativ schnell über so eine Datenbank daraus. Ja. Ja. Ich habe auch noch was zu Sony. Ja, erzähl mal. Aber was Gutes. Ach so. Also, du kannst erst da gibt's noch was Gutes? Zu Ende motzen, wenn du willst. Ich hatte noch irgendwas, ich komme, aber ich habe es vergessen. Vielleicht auf welchen Zettel habt. Aber erzähl mal. Ja. Wieder auf, ein. Warte mal, darf ich mal den Stift haben? Ich muss mir mal ganz schnell aufschreiben für die Shownotes, worüber wir gesprochen haben. Ja, das habe ich nämlich vorgenommen. Sony-Mozerei. Sony PlayStation Network, PSN. Genau. MD5-Verschlüsselung für Dummies. Für Dummies? Nicht für Dummies, für Dummies. So, genau, dann hatten wir... Achso, dann motze ich jetzt nochmal kurz. Ja, motz mal. Sony hat nämlich zum Beispiel auch für den deutschen Store 2 Titel ausgetauscht. Komischerweise nur für uns Deutsche. Ja, weil wir so uns so ein bisschen haben, so ein bisschen affig mit manchen. Die sind aber da an dem Store zu kaufen. Auch bei uns in Deutschland offiziell. Egal. Was haben sie denn ausgetauscht? Gewaltverherrlichende Spiele nehme ich mal an. Na, ist ja egal. Nee, ist nicht egal. Wie, ist nicht egal? Die haben Little Big Planet zur Auswahl, dann noch andere im Billard, im Golf haben sie zur Auswahl. In Deutschland darf man Golf, Little Big Planet und irgendwelche Super Mario Jump'n'Run Spiele wahrscheinlich runterladen. Genau. Und in anderen Ländern... kann man so den harten Stoff, so Need for Speed und wenn War, es hart of, War of irgendwas und Dead Nations. Wurde gewechselt. Zombie Skulls, Mega Splatter. Ja, aber wenn es im Store zu kaufen ist, verstehe ich nicht, warum man das dann irgendwie wechseln muss. Deutsches Recht, würde ich vermuten. Warum? Die sind ja bei uns in einem deutschen Store legal zu kaufen. Ach so, sie haben die aus dem Programm quasi rausgenommen, genau. Was sie als Entschädigung. Genau. Ja, vielleicht haben sie sich gesagt, da sind so viele Leute dran interessiert, das lassen wir uns lieber bezahlen. Da nehmen wir lieber das Geld mit. Genau. Wer weiß, was dahinter steht. Ja. Nee, ich bin ja jetzt videotechnisch unterwegs und da auch mit einer Sony-Kamera. Pfui. Nee, die ist schon, also ich finde sie schon echt gut. Also die ist nicht schlecht. Ja, die ist schon sein, relativ, aber ich mag Sony generell irgendwie nicht. Also schon über 3, also ich fand Sony, also von der Qualität her sind sie gut, aber ich habe was gegen diese Lizenzpolitik irgendwie. Ich habe das Gefühl, die ganzen... Das ist doch bei jedem so. Bei Apple aber, ist es doch noch fast extrem. Ja, und da kann ich aber bestimmt auch Speicherkarten nehmen von Sandisk oder irgendeiner anderer Marke. In Apple-Geräte kannst du nicht mal eine Speicherkarte reinstecken. Ja, aber wenn du könntest. Ich meine, ich kenne ja andere MP3-Player oder so, da kannst du das dann alles nachrüsten oder Handys oder so. Bei Sony geht das irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht immer. Also ich hatte Sony-Handys, ich habe eine Sony Fotokamera, ich hatte Sony Laptops, also ich bin, muss sagen, von der Marke Sony eigentlich doch relativ positiv. Ja, und ich hatte mal den Anschluss irgendwie, dass ich irgendwie eine Speicherkarte brauchte, dann habe ich halt keine Originale von Sony genommen, sondern eine von einem Dritthersteller, also von einem anderen. Dann habe ich die da reingesteckt, dann hat sie nicht funktioniert. Echt, ich habe in meiner... Und dann hat mir der von dem einen, also von dem Elektronikfachhandel meines geringsten Misstrauens, der hat mir halt gesagt, das liegt daran, dass das irgendwie lizenzgeschützt ist. Das heißt, ich kann nur Lizenz... So eine große Elektronikmarktkette, wo die geballte Kompetenz sitzt. Ah, okay. Und was hat der dir erzählt? Und der hat mir erzählt, das hat, kann sein, dass es mit diesen Lizenzprodukten zu tun hat. Das heißt, dass Sony da irgendwie so einen Kopierschutz oder sowas drin hat, irgendwie, dass da nur Sony-Karten oder halt andere... Kooperationspartnerkarten. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, was mich bei Sony immer genervt hat, war, dass die diese Memory-Sticks haben, die keine andere Sau hat. Also Pro Duo? Früher waren es noch andere Memory-Sticks, mittlerweile gibt es ja auch Adapter dafür, also das geht. Also, ich habe mit Sony eigentlich kein Problem. Ich bin nur bei der Kamera auf eine ungewöhnliche Sache gestoßen. Dass sie 3 Sekunden vorher aufzeichnet? Warte mal. Boah, was krummelt denn, wie geil ist. Ja, der hat auch vorher Need for Speed gespielt, bevor er sich ins Auto gesetzt hat. War das Mustang? Nee, hier parkt halt Sachen im Mustang. Siehst du? Ja. Ist wahrscheinlich der mal das Feuerwerk hier bezahlt. Egal. die Sony-Kamera, mittlerweile ist ja so, du kannst die Sony-Kamera, du kannst generell Videokameras, die auf Festplatte aufzeichnen oder auf SD-Karte, an den Fernseher anschließen, die werden als USB-Gerät sofort erkannt und kannst dir die Filme anschauen. Jetzt haben wir hier ein... Panasonic-Fernseher, haben die Sony-Kamera angeschlossen, die MPGs, die das Ding aufzeichnet, wunderbar, spielt ab. Ne? Jetzt hatten wir die Kamera an einen Sony-Fernseher angeschlossen, er zeigt die MPGs auch an, aber er spielt sie nicht ab. Weil? Keine Ahnung, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Kameras baue, Videokameras, und dann weiß ich ja, welches Format die aufzeichnen, dann möchte ich doch bitte gewährleisten, dass ein Kunde, der von mir auch noch einen Fernseher kauft, die Videos darauf angucken kann. Also da muss ich sagen, war ich echt geplättet, Scheiß auf Sony. Ja. Nee, und zwar, du hast ja gefragt, ob wir Werbung dafür machen. Ich will keine Werbung dafür machen. Ich wollte mal kurz so als... Du machst Werbung jetzt, ja. Ich mach keine Werbung. Doch. Ich will einfach mal so zum Reingucken. Und zum Reinhören. Oder Reinhören, besser gesagt. Ich habe doch heute ein frisches Video hochgeladen. Du meinst vorhin? Ja. Tja, kaputt gespielt. Ah doch, da ist es doch. Hat auch noch 0 Aufrufe. So, warte mal, ich spiele das mal ab. Ach, so, ich wollte der Erste sein. In das Videoprojekt. Nee, die anderen, die haben schon ordentlich. Wie, nee. In das Videoprojekt können wir kurz reinhören, was ich dann nebenbei noch mache. Ich werde doch 2 Sachen dazu sagen. Ach so, Weltpremiere. Ach ja, genau. Nee, nicht wirklich. Also, ja, von diesem Ding jetzt, also dieses Video, ja, das geht erst nächste Woche online. Das ist die Intro-Musik, die habe ich selber eingespielt. Die muss ich mir mal anhören. Die ist so unrockig. Ja, die ist ein bisschen bluesig, das stimmt. Langes Intro, jetzt geht's los. Ich grüße euch. Ah. Mein Name ist René und auch heute werde ich euch wieder was aus der Welt der Gitarren vorstellen. Wir kommen gleich zur Sache. Das sieht schon mal nach einem Gitarrenkoffer aus, aber... Genau. Also, ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht. Es geht um Gitarren, ja. Und in High Definition? Es ist, wenn er das hochspielt in YouTube, sagt er, er spielt es in HD hoch. Also würde ich mal sagen, ja, das ist High Definition. In 720p. Ich glaube, ich glaube 720p. Ich glaube, höher macht auf YouTube, glaube ich, gar nicht. Nee, höher, die Kamera habe ich auch nicht auf höher eingestellt. Die nimmt in SD-Qualität auf. Wie SD und HD hochladen? Hm? Wird da irgendwas gerendert? Nee, das ist so ganz, also auch das HD ist ja so komisch. Das ist, er sagt, er lädt in HD hoch, ich nehme es aber in SD auf, aber nicht in 640, sondern in 720. Das ist aber HD. Na, keine Ahnung. Doch. Scheiß. Das ist die unterste HD-Qualität. Ja, dann nimmt er, das nimmt er in der untersten Qualität halt auf. HD-Qualität. Genau. Und, ja, da habe ich mit der besagten Kamera aufgenommen von Sony und da bin ich auf noch eine negative Sache gestoßen und da ist ein Gun-Mikrofon bei, also so ein aufschaubares Mikrofon, das so nach vorne gerichtet ist wie eine Pistole mit 3 Modi. Du hast so einen Zoom-Modus, der ist super interessant. nur ich brauche nicht. Und zwar und zwar ist es so, wenn du mit der Kamera zoomst, dann zoomt der Ton mit. Das heißt, ein Richtmikrofon. Wenn du, ja, aber so, dass das gekoppelt ist, fand ich super interessant. Das heißt, wenn du ganz tief reinzoomst, dann nimmt er den Ton von ganz weit weg. Hm. Zoomst du raus, nimmt er den Ton von vorne. Hm. Ne? Die andere Technologie, die da drin ist, ist halt GAN. Das heißt, er nimmt komplett von vorne gerichtet. Hm. Ich habe das Video dieses dummerweise in der Qualität aufgenommen und das war so zum... Es war echt mies. Es hat sich angehört. Ich habe hier Bass noch an Bassanteil reingesteuert. Ich muss gleich aufstoßen. Ich auch. Machen wir gleichzeitig, haben wir Stereo. weil ich mal das Echo noch dazu. Ja. Aber jetzt höre ich mich schon wieder so anders an. Nee. Und auf jeden Fall, ja, also der Ton unter aller Kanone. Das Problem ist, also GAN im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Das Problem ist, du hörst es halt nicht beim Aufzeichnen. Ne? Mhm. Jetzt muss ich mit Order City noch ein bisschen Bassanteile reinmachen und naja. Hört ihr den Hubschrauber? Ja. Ich will unbedingt mal wieder Haben Hubschrauber wir Gäste fliegen. Eingeladen? Ich bin eingeflogen jetzt. Du willst mal wieder Hubschrauber fliegen? Ich will mal wieder Hubschrauber fliegen. Mitfliegen. Echt? Oder selbst fliegen. Bist du schon mal geflogen? Ja. In Hoppegarten gab's das mal. Kann man gleich zu. Ja, okay. Pass auf, ich mach schnell Liste. Hubschrauber, ja. Also erstmal Werbung, schreibt mir gerade mal auf, für die Shownotes Werbung für Video, Gitarre. Ja, also es ist wie gesagt ein Projekt, was ich jetzt am Laufen habe, weil ja die Gitarrenlastigkeit im Blog so ein bisschen extrem war, habe ich mir einen anderen Ort gesucht und da kann ich halt noch mehr reinhauen. Und das wird jetzt, achso, Aufstieg des nächsten Johnny Cash. Nee, also im Prinzip geht's ja nur um Video-Reviews von Gitarrenteilen und so, alles, was man halt so braucht als Gitarrist. Und da im Rahmen dieses Projektes bin ich jetzt auch so mit ein paar Gitarrenbauern aus Deutschland in Kontakt und also super, super interessant. Du schenken die mir eine? Nee, also mit zum Gitarre lernen? Zum Gitarre spielen lernen. Gitarren für die Zukunft. Gitarren in Deutschland, ja. Kunden also, für die Zukunft werben. Gitarren in Deutschland. Muss ja nicht Gitarren so eine teure sein. Fangen bei, das ist das Problem. Die gehen halt beinahe bei 2000 Euro los. Also dann nehme ich den Ausschuss. Hersteller. Die machen keinen Ausschuss. Die machen wirklich qualitative Arbeit. Jeder oder? Macht da mal Fehler. Ja, aber du. Ah, ich bin aufgeräumt. Wer ist denn da gerade umgefallen? Ist jemand vom Balkon gefallen? Das Blöde ist, wenn man Kopfhörer auf hat, dann hört man immer nicht, von wo die Geräusche kommen. Und dann hört man auch nicht, wenn Frauen am Computer was flüstern. Warum? Dann höre ich auch nicht besser, wenn du Licht anmachst. Aber wir sehen, wo vielleicht die Fehler herkommen. Ausschuss, ja. Da war er wieder. Nee, Ausschuss, also deutsche Gitarrenbauer machen keinen Ausschuss, würde ich sagen. Und interessant ist halt, du schreibst ein Unternehmen an und dann meldet sich eben ein paar Stunden später der Geschäftsführer oder der Gründer dieses Gitarrenunternehmens und das ist halt super interessant, weil die auch echt viel zu erzählen haben und sehr offen sind. Ja, war eine sehr interessante Woche gewesen, mit ein paar Leuten zu sprechen. Und jetzt kriegst du eine. Hast du eine hier? Ach so, genau. War das die aus dem Video? Nee, genau. Einer der Gitarrenbauer stellt mir eine zur Verfügung. Ich glaube, die werde ich auch definitiv, weil die so abgefahren ist, die werde ich im Blog halt mal mit einem Beitrag. Also ich werde da nicht so technisch drauf eingehen. Ja. Genau, das ist so. Wann nehmen wir unser erstes Rockstück auf? Wann kommt das elektronische Drumset? Wir ich möchte mal so eine Firma. Darfst du die Gitarre behalten? Nee. Nee. Na toll. Also dafür ist die ein bisschen zu teuer. Also die ist sogar noch über der 2000 Euro Grenze. Ja. Nee, da müssen wir wahrscheinlich mir irgendwo hinten hier dein Bekannter, der hat doch bestimmt, wenn der eine Band hat, muss er auch eine Trommel haben. Bestimmt. Ja, wäre das doch die Chance. Wie gesagt, auch da kann man einen Podcast aufzeichnen. Wir können das mit unserem ganzen mit denen? Equipment. Wie Podcast aufzeichnen? Ja, wir können das auch mit denen machen, das ist mir total wurscht. Aber du motzt rum, wenn hier mal drei Leute sitzen, obwohl du nur zwei Mikros hast. Ja, aber Musiker haben ja eine ordentliche Stimme. Das hoffe ich auch. So nehme ich gerade. Ja, die könnten wir leider nicht mit anschließen. Die würde man dann halt einfach nicht hören. Oder wir können so rotierend machen. Rotierend? Ne, dass dann steht einer auf und dann setzt sich der andere hin. Ach so, der nächste bitte. Nummer 10. Genau. Immer so hier mit so einer Blind-Date-Uhr. Oder wir stellen uns alle im Kreis auf. Um das Mikro rum, als würden wir singen wollen. Genau. Und das würde gehen. Nein, aber wenn wir mit dem mobilen Aufzeichnungsgerät aufzeichnen, das hat ein Stereo-Mikrofon, was nach allen Seiten gerichtet ist, das kriegt man dann nach schon. Nach allen Seiten? Das sind nach allen Seiten. Ich denke, Stereo ist bloß nach zwei Seiten. Ja, aber das ist so gebaut, dass es halt, ein Mikro ist immer so, dass man vorne reinsprechen muss. Deswegen stelle ich es dir ja immer schon so ein, dass es dir auf den Mund zeigt. Ja. Genau. Also weil du mich ja immer so stinkerst, jetzt will ich auch mal stinkern. Ja, los, stinker. Du hast mich letztens gefragt, ob ich auch Häuser putze. Ja. Nein, ich putze keine Häuser, ich putze nur Fenster. Holger, das habe ich irgendwie falsch verstanden. Ich meinte natürlich Fenster in Häusern. Ach so, naja, ich kenne keine Fenster, wo keine Häuser sind. Ja, hätte sein können, dass es einen Unterschied macht. Ach so, doch, hier, im Grand Canyon. Also du machst aber nur von innen. Also ich meine... Nee, auch von außen. Ja, von außen auch, aber du arbeitest quasi nur von innen. Auch von außen. Echt, du würdest dich an so einem Haus runterlassen? Natürlich, abseilen. Echt? Hubschrauber aus. Echt? Hubschrauber, da war es wieder. Ja, Hubschrauber. Bist du schon mal Hubschrauber? Ich bin schon mal Hubschrauber mitgeflogen. In Hoppegarten. Das ist eine, für die Hoppegarten nicht kennen, obwohl Hoppegarten eigentlich bei Berlin sehr super bekannt ist. Hoppegarten ist bei Berlin, das handelt sich da um eine Pferderennbahn. Genau. Trabrennen, glaube ich. Die ist dort, ja. Genau, und da war das auch. Da bist du Hubschrauber geflogen? Ja, mitgeflogen, ja. Da bin ich auch Hubschrauber geflogen. Bist du da über dieses Gelände geflogen? Über das Gelände und ein Stück über die Autobahn und Hellersdorf, glaube ich noch. Na, ich hatte ja Glück, ich durfte dort auch Hubschrauber fliegen und zwar war mir... Mitfliegen, genau. Ich bin da auch geflogen, nein. Durfte dort auch mal mitfliegen, ja. Weil wir hatten den Auftrag, ein Hoverkraftrennen zu fotografieren oder Julia vielmehr. Echt? Und da sind die auf der Pferderennbahn. Ach so, ach klar. Die haben die halt so mit Wasser viel und so Heuballen und da sind Hoverkraft. Boote, cool. Rennen gefahren, war super genial. Hovercraft will ich auch mal ausprobieren. Also ich muss sagen, vom Angucken her hat schon echt Spaß gemacht. Und Julia sollte eigentlich mitfliegen und Fotos machen, ja. Aber die war, glaube ich, mal wieder schwanger. Nee. Was? Nein, ich glaube, der Grund war Schwangerschaft, oder? Ja, Julia war schwanger und wollte nicht mitfliegen und dann bin ich mitgeflogen und habe die Fotos gemacht und das war schon echt cool, weil der halt echt auch mit den rasenden Hoverkrafts da mitgeflogen ist, um dann... Boah, voll das Action-Fotoshooting. Hat echt cool und viel Spaß gemacht. Ja. Müsste man glatt mal, das schreibe ich mir mal auf, Hoverkraft-Beitrag. Achso, dann seid ihr kostenlos mitgeflogen, oder? Ja. Ich musste 25 Euro für eine Viertelstunde. Wir waren schon kostenlos bei dem Hoverkraft-Rennen. Wie viel Euro, 25? Für eine Viertelstunde oder 10 Minuten oder so. Also ich glaube für 10 Minuten, aber eine Viertelstunde sind wir, glaube ich, geflogen. Und wie viele Leute saßen drin? Der Pilot, mein Vater, ich und zwei ältere Herrschaften. Na, so ungefähr wie wir. Wir waren der Pilot, der saß hinten. Ja. Nee, der Pilot, ich, noch ein Fotograf und ich glaube noch ein anderer Mensch saß mit drin. Ja. Ja. Und die Tür war offen. Ich saß auf der Kufe. Cool. Nein. Nee, ich glaube, ich bin gerade... Hatte der so Kufen gehabt? Das war ein grauer Hubschrauber, wenn dir das weiterhilft. Gibt so viele graue Hubschrauber. Okay. Ich habe nicht drauf geachtet, was für einer das war. Ja, bestimmt. Jetzt muss ich mal kurz Julia fragen, die Fotos von dem Hoverkraftrennen, haben wir die noch? Schade, ich glaube, die Fotos gibt's nicht. Muss ich mal raussuchen. Bestimmt mal raus. Bell oder so. Das sind echt coole Bilder, die hatten wir schon digital gemacht. Und das Coole war, wir haben sogar aus dem Ausland dann, ne? Post bekommen als Dankeschön irgendwie, weil was waren das? Ein Engländer, ein Australier? Engländer. Ja, das war schon cool. Da hatten Weltmeisterschaft war das, Hoverkraft-Weltmeisterschaft. Hier in Berlin, echt? Am Rande von Berlin. Ja. Bei Berlin. Am Rande bei Berlin. Genau. Coole Sache, Hubschrauber. Ja. Flatter. Ja, ich habe ja so einen Modellhubschrauber, so einen kleinen. Echt? Also so einen winzigen? Die, ja, wo man auf den Knopf drückt, dann knallt die einmal gegen die Decke und dann legt man sie in den Schrank und benutzt sie nie wieder? Nein, aus Styropor ist der. Naja, zwei Propeller und... Ja. Und Indoor. Da ist er wieder. Oh. Das ist irgendwas Großhubraumiges. Naja, ich sage mal, mit einer Bohrmaschine am Auspuff kriege ich so ein Geräusch aus einem kleinen Auto. Das glaube ich auch nicht. Also meiner hatte ja eins. Der hat nicht so geballert. Also ich hatte auch mal einen Golf und der hat auch so eine Geräusche gemacht, wenn ich durch die Straßen gefahren bin. Ja, ohne Scheiß. V8 oder so drin war. Nee, ich glaube, also entweder war der Auspuff durchgerostet oder der Vorbesitzer hat wirklich mit der Bohrmaschine, ich habe nie drunter geguckt. Ja, aber dann kriegst du trotzdem nicht so ein Knattern hin. Natürlich rührt das aber nicht so. Es hat nicht gerührt, meinst du, bei mir hat es wirklich echt mehr geknattert. Also da dachte ich mal, ich werde verfolgt. Die Mafia ist hinter mir. Ja, ich habe noch eine lustige Geschichte, wenn man Kinder hat. Hubschrauber? Achso. Oder willst du noch zum Hubschrauber was sagen? Nee. Sag ruhig. Ich will mitfliegen. Ja, na, guckst du gerade im Internet, wo man sowas mieten kann? Nö. Jetzt, wo du Internet hast hier? Ich habe endlich Internet nach 16 Podcasts. Ja, na, also Holger, du musst dich aber auch erstmal bewähren. Das ist übrigens bei der Bundeswehr, Holger zeigt mir gerade ein Video von einem Hubschrauber, bei der Bundeswehr haben sie zu uns gesagt, wenn wir so einen Hubschrauber sehen, dann sollen wir ganz schnell rennen und sollen uns irgendwo verbuddeln. Warum? Das sind die Engländer. Oder Amerikaner. Ist egal, der hat gesagt, bei so einem Hubschrauber. Transport. Der, das ist so ein Transport? Heißt nicht so Tiger oder? Nee. Tiger. Tiger ist der deutsche Kampfhubschrauber. Ist der deutsche? Naja, keine Ahnung. Das ist ein Transporter, da passen glaube ich 11 Leute drin oder so. Ich dachte mal, was über mir passiert bei der Bundeswehr ist unwichtig, weil wir haben ja Luftraumschutz. Ach so? Na hier so. Luftabwehr. Wie 2 Raketen. So. Also, nee, ich wollte was von Kindern erzählen. Erzähl mal was von Kindern. Leo, zwei Geschichten, zwei Kindergeschichten. Ja? Die erste Geschichte, der Leo, für die, die ihn nicht kennen, warum auch immer nicht. Ja? Sagen wir jetzt, ob es Kind 1 oder 2 ist? Es ist Kind 1 und zwar nächstes Alter würde ich noch mit reinbringen, damit es nachvollziehbar bleibt. Also Leo ist jetzt 7 Jahre, wenn ich richtig mitgerechnet habe. Zumindest das ist peinlich. Wir haben zumindest 6 Mal gefeiert, so, also jetzt muss er 7 sein. Ich gebe wieder Anreiz zum Stänkern. Ja. Hochzeitstag? Der ist bald, ja. Ich weiß ganz genau, wann der ist. Also ich glaube, Julia weiß auch, dass ich es weiß. Ich bin nämlich einer der Männer, der sowas nicht vergisst. Ach so? Ja. Ich kann mir nicht mal Herrentag merken. Ja, Herrentag ist so jeden Tag anders. Ja. Das Einzige, was immer auf denselben Tag fällt, ist Ostern. Also immer auf demselben Wochentag. Ach. Hätte das jeder? Lass mich raten, auf den Sonntag. Ja. Oh. Nee, der Leo, der war beim Sportfest gewesen, also Leo ist 7 Jahre, ne? Ja. Der war beim Sportfest gewesen und die Klasse von ihm hat nicht so gut abgeschnitten. Die haben, glaube ich, nur den 4. Platz belegt. Von? Ist 4? Ja wurscht. Von es 4? Waren mehr als 4. 5. Ja. Also, wir haben es schon geklärt. Julia sagt, es waren 6. Okay, zur Ehre unseres Kindes, es waren 6. Und die haben den 5. gemacht, sowas. Okay. Gut, wird auch nicht besser. Und auf jeden Fall sagt er dann zu mir, ich glaube, ich weiß, er sagte, was hat er gesagt? Ich glaube, wir haben wegen mir verloren. Ich sag, wieso, was hast du denn gemacht? Ich bin sein eigenes Team sabotiert. Nee, ich bin beim Staffellauf mit dem Stab, den habe ich nicht abgegeben, sondern habe den mitgenommen. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist Sabotage, ganz klar. Ja. Beim Staffelstab, einfach den Stab nicht weitergegeben, sondern mitgenommen. So, okay, hey, ihr, habt ihr auch einen Stock? Hat den jeder von euch bekommen? Ja. Das war die eine Geschichte. Ist nicht schlecht, das war ja auch nicht gehört. Also ich muss sagen, ich fand beim Staffellauf auch immer schwierig, diesen Übergabepunkt. Ja. Ich denke, da werden die meisten Probleme haben. Ja, weil das ja auch in einer relativ flüssigen Bewegung passieren muss. Ja. Ich finde interessant, dass man da auch diesen historischen Hintergrund merkt. Beim Staffellauf. Nicht. Naja, das wird doch bestimmt diese gelaufenen Nachrichten weitergegeben, ne? Und es muss flüssig gehen. Bei die eine Sekunde, ne? Ja. Eigentlich kommt es darauf gar nicht an, aber egal. Sportler sind irgendwie überergeizig. Na, wenn der Präsident da an seinem roten Knopf für die Atombombe sitzt. Dann muss man schon mal schneller mit Nachrichten rennen, ja. Hast du schon mal bezüglich Football dich irgendwie so kalendertechnisch orientiert, wann wir mal loslegen? Nein. Ich habe die Woche Frühschicht. Ah, ding, ding, ding, ding, ding. Das hört sich doch gut an. Ja. Okay. Das hört sich gut an. Oh, wird gleich notiert. Ja, nee, ich muss ihn irgendwann unterschreiben, oder? Für die Shownotes notiere ich mir erstmal. Wo fängt denn mein Grundgehalt an? Du hast nicht umgedreht, Holger. Um Gottes Willen. Die Zeit läuft und nicht Akku? Weiter. Unsere Zeit. Ja, der Akku geht noch. Ich habe ihn im Auge. So, also erstmal. Oh, tut das nicht weh? Was? Akku im Auge? Machst du auch mal mit mir? Warte mal, wir können das mal so machen. René ist heute zickig, müsst ihr wissen. Holger kriegt seine eigene Witzrubrik. Ja, es war heute kein schöner Tag. Nee, ich kenne bloß derbe Witze, die können wir hier nicht erzählen. Okay, dann, ja. Also, Football. Machen wir diese Woche, steht fest. Okay. Nee, wir gucken mal einen Termin raus. Machen wir mal. 5 Euro die Stunde? Wie? Wird seine Schmerzen bezahlt haben? Ja. Die andere Leo-Geschichte. Ja. Ach, wieder Leo. Ja. Oh. Und zwar kam Leo aus der Schule und sagte, man habe seine Mütze in eine Hecke geworfen. Oh. Jetzt haben wir von dem Kind das Geld für die Mütze bekommen. Echt? Wie, so nicht mehr angekommen? Nee, man ist nicht mehr rangekommen. Und hat uns auch verwundert. Auf jeden Fall hat das Kind auf Druck der Eltern bereitwillig gezahlt. Ja. Und jetzt sind wir dann doch einen Nachmittag mal da gucken gegangen, wo denn die Mütze verschwunden sein soll. Ja. Und Tatsache ist es so, du hast den Zaun am Hof und dann hast du bestimmt 4 oder 5 Meter dahinter komplett Hecke. Was also für eine so, Hecke? So eine mit Pieksern? So eine, ich wollte vorher recherchieren, wie die Pflanze heißt, so eine weiße. Ja, damit kann ich sowieso nichts anfangen. So mit Dornen, mit kleinen Dornen, genau. Oh ja, also, dann ist blöd. Weiße Blüten, ganz eng. Da musst du jetzt bis zum Winter warten. Ganz eng und ganz viele Dornen. Und jetzt haben wir halt geguckt und haben uns da durchgekämpft, durch diese Hecke, ja. So wie Rambo mit, bis mit der Machete Zaun, so? Nee, so hier, so mit mutig Arme rein und leicht auseinanderdrücken, sind bis an den Zaun rangekommen und haben von da geguckt und das war komplett weiß beblüht dort. Ja. Man hat nicht viel gesehen, aber es war halt so dicht, dass die Mütze halt einfach nicht dazwischen fallen könnte auf den Boden. Und dann haben wir sie tatsächlich entdeckt. Ne? Ja. Und dank meiner langen Arme und dass ich ein paar Schmerzen einstecken kann, bin ich an diese Mütze gekommen. Das testen wir im nächsten Podcast. Genau, aus der Hecke. Ja. Durch die Hecke. Genau, 2 Tage später haben wir quasi die Mütze aus der Hecke geholt. Und dann wollte Leo uns erzählen, es ist nicht seine. Der Schirm ist ja gar nicht mehr so, wie er vorher war. Also nach 2 Tagen in der Sonne. Ne? Ja. Ich habe, also wie gesagt, ich habe die Mütze besorgt, die 10 Euro haben wir behalten, Lehrgeld. Ja, und jetzt müssen wir die Mütze umfärben. Damit das nächste Mal müssen dann die Eltern da durchs Kraut. Nee, das Kind selber. Oh, das Kind selber, ja. Damit es nicht mehr macht. Reinschmeißen. Reinwerfen. Ich habe zu Leo gesagt, sei froh, dass er dich nicht in die Hecke geworfen hat, sondern nur deine Mütze. Und als Leo dann meinte, ich glaube, das ist gar nicht meine Mütze, der Schirm ist gar nicht so gebogen wie von meiner, sag ich. Wie, hat der von anderen Kindern auch noch die Mütze da reingeworfen? Hätte sich gleich nochmal 10 Euro verdient. Ja, ding, ding, ding, ding. Genau. Da klingelt die Kasse. Ja. Na, würdest du ja mitlesen langsam mal? Nö, es geht ja, weil hier ist ja eine schöne Straßenlaterne. Die zweite Sonne. Genau. Ja, das waren die Leo-Geschichten. Ich wurde und das war es auch schon für die heutige Sendung. Meine Mütze wurde damals auf dem LKW geworfen. Echt, hat man dir auch mal die Mütze weggenommen? Ja. Weißt du noch, wer es war? Ja. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Weil der, das hast du schon selber erlebt. Habe ich schon gemacht. Gut, nee. Holger, dann brauchst du ja gar nicht mehr. Aber meinst du, warte mal, meinst du, dass er sich jetzt noch daran erinnert? Nein. Na, dann müssen wir also mal weiß hin. Ich nicht, komm mal. Ja. Kennst du den Glorious Bastards? Was? Inglourious Basterds. Hier mit Christoph Waltz und Til Schweiger. Nee. Und keine Ahnung. Ja. Sag mal den Titel auf Deutsch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Inglourious heißt. Die haben die beiden. Die glorreichen Bastarde? Keine Ahnung. Nee, kenne ich nicht. Nee? Warum haben die keinen deutschen Film? Das ist ein Film von, wie heißt er? Quentin Tarantino. Ach so, dann ist natürlich klar. Dann haben die ja nur mitgewirkt. Dann ist es eine Co-Produktion. Das sind doch deutsche Schauspieler. Ja, und? Man macht doch kein Englischsprache. Ja, das sind meistens die Amerikaner, also englische, amerikanisch sprechende. Da kann ich Schauspieler, nur halt die 2 sind da halt mit drin, also die deutsch sprechen, keine Ahnung. Da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie das dazu geht. Ja. In diesem Film. Achso, und Brad Pitt macht auch mit, zum Beispiel. Weißt du, du kennst diesen Film? Ich hab den auf Blu-ray, wenn du den haben ausleihen möchtest. Das ist aber so ein bisschen Quatschi-Film. Nee, Blu-ray gucke ich nicht gern, weil... Echt? Nee, weißt du warum nicht? Weil ihr keinen Blu-ray-Player habt. Natürlich, aber das ist mir zu realistisch. Dann kann ich immer nicht von der Wirklichkeit unterscheiden. Das ist mir zu scharf, das Bild. Oh, ja, und... Richtig, könnte mein Fernseher aus der... Weißt du, wie sich so ein Film dann anhört, so ein englischer, wenn da so viele... wenn da so viele deutsche Schauspieler mitmachen? Na? Why? He didn't do it. For this shit here? But he explained the situation. What he explained me? He told you that there's a technical problem. He can explain me everything, but I lose all my evening. I lose all my evening. I'm not a child. Ja, Lothar Matthäus. Der Lodder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Und wieder nur auf einem Ohr. Wir brauchen hier so eine Stefan Raab-Tasten. Ich habe schon nach einer App geguckt, wo man sich so MP3s ablegen kann hier, aber habe ich noch nichts Passendes gefunden. Ich hätte so eine App mal, aber vollfertigte Töne. Ja, das also, wollen wir das ja nicht. Blöd, wir wollen ja unsere eigenen Töne raufmachen. Vielleicht müsste man das als Web-App, das könnt ihr euch machen. Oh, natürlich. Ja. Wozu kann ich denn programmieren? Genau. Du weißt ja Bescheid, Hausaufgabe. Scheiße, wie ein neues Thema. Web-App basteln. Für als Dingensboard hier. Als Fingerboard. Ja, für Geräusche. Ja. Jawohl. Sag mal, druckst du dir jetzt deine Themenzettel schon aus? Nee, das habe ich heute gemacht, weil ich dachte, dann kann ich ja gleich draufschreiben. Achso. Da habe ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ist das hier Luxus? Was hast du noch zu sagen? Du schadest der Umwelt. Stimmt. Also. Aus dem Holz könnte man auch Gitarren machen, was hier zum auf Papier drauf ist. Na toll. Aha. Da würden die auch bestimmt keine 2.000-3.000 Euro kosten. Das Problem ist, das ist ja hier, also eine Gitarre ist ja in aller Regel aus Mahagoni oder Ahorn und ich glaube nicht, dass unser Papier aus Mahagoni oder Ahorn gemacht wird. Das ist doch sowieso als recycelt. Ja? Na klar. Das stimmt. Und was steht immer auf den Blöcken drauf? Manchmal holzfrei. Holzfrei. Mittlerweile. So oft recycelt, dass schon gar kein Holz mehr drin ist. Ich habe eigentlich keine weiteren Themen. RFID. Was ist denn das? Genau, wir hatten das in einem der letzten Podcasts mal angesprochen, RFID. Und da hatte ich mich schon geärgert, dass wir keine Hintergrundinfos haben. Jetzt habe ich welche. RFID sind doch diese Chips, die Datenschützer so hassen. Ach so. Das sind Chips. Ach so, jetzt geht's Informationen. Ja, ich weiß immer nicht, wie die Chips heißen. Ich weiß immer bloß, was der Chaos Computer Club damit für Kacke anstellt. RFID heißt der Radio Frequency Identification. Das heißt Identifikation über Radiowellen, also genau. Über Funk, ne? Und bei Radio ist Englisch und heißt nichts anderes wie Funk. Genau. Und die RFID-Chips, die sind schon total verbreitet, ohne dass wir es halt wissen, ne? Großes Thema ist ja der Pass, der Reisepass. Ja. Da sind welche drin. Da wird ja oft. Der Personalausweis. Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Sollen, aber der Datenschutz kämpft halt immer dagegen. Ja. Und der Chaos Computer Club, der ja auch auf der Seite der Datenschützer aufsteht, der hätte den Tipp gegeben, man solle seinen Reisepass in die Mikrowelle legen, aus Versehen und drei Runden drehen lassen, weil dadurch wird der RFID-Chip unbrauchbar. Ne? Ja. Und so ein RFID-Chip, also das muss man sich vorstellen, ist, wenn du einen Artikel kaufst, ganz einfach, wenn du einen Artikel kaufst im Supermarkt, da sind nochmal so eine Aufkleber, so eine mit dem EAN-Code. Wenn man die abzieht, hat man auf der Rückseite so eine European irgendwas Code. Ja. Genau, da hat man auf der Rückseite so eine Spule. Hast du das mal gesehen? Ja, CDs, stimmt, richtig, DVDs. Genau, ja. Genau. Und das ist dann so ein RFID-Chip. Das heißt, bevor ich die CD kaufe, gehe ich mit der CD in die Mikrowellenabteilung, dass die drei Runden drehen. Ja. Dann kannst du ja den Film wahrscheinlich auch nicht mehr angucken. Ja, nee, und dieser RFID-Chip, der besteht, also das, was man da sieht, aus einer Antenne, aus einem analogen Schaltkreis. Was ist ein analoger Schaltkreis? Analog halt, nicht digital. Genau. Der analoge Schaltkreis, der ist zum Senden und Empfangen. Wie nennt man sowas in der Elektrotechnik? Funk. Transceiver? Receiver. Transceiver. Wieso Trans? Weil das so im Internet stand. Ach so? Ja. Ein Receiver ist ein Empfänger zum Beispiel. Ja, okay, dann, das heißt. Ja, und dann ist halt ein digitaler Schaltkreis noch zur dauerhaften Speicherung. Ja. Zur Speicherung? Ja, kannst, so ein RFID-Chip kann Informationen enthalten. Ach so, damit dann piep. Die dann ausgelesen werden können, ne? Mhm. Und, dieser Artikel muss nachbestellt werden. So macht das bestimmt auch hier diese Preispyramide da. Richtig, da hatten wir drüber gesprochen. Nee, das ist RFID-Chips sind ja berührungslos, funktionieren die. Also man kann sich das vorstellen wie ein Barcode, ne? Also im Prinzip ist es dasselbe wie ein Barcode, da sind Informationen drauf gespeichert. 1.0.0. Und genau, nee, da sind schon mehr Sachen gespeichert. 1.0.0. Nee, das ist mehr als nur 1.0.0. In 1.0.0 wird die Information schon dort verpackt sein. Ja. Und der Barcode muss halt über so ein der braucht Sichtkontakt und der RFID-Chip brauchst nicht. Ja. Deswegen ist das halt der knallharte Nachfolger. Und das wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie diese Magnetstreifen funktionieren. Welche? Die Magnetstreifen? Naja. Du willst wissen, wie Magnetstreifen so funktionieren, wenn wir über RFID-Chips reden? Ja, ich meine, das ist ja weil es geht mir nämlich darum, ich habe ja eine Karte für meinen Betrieb, wo ich dann immer durchs Drehkreuz, durchs Drehkreuz komme und auch mal meine Zeiten an- und abmelden kann. Das ist halt in den Magnetscheiben Informationen enthalten. Ja. Zauberei ist das nicht. Boah, nein, wer hätte das gedacht? Ja, das ist, Ups, jetzt habe ich voll am falschen Regler gedreht. Ich wollte eigentlich den hier. Ich wollte nämlich sagen. Magie! Hey, warum hört man bei dir ein Echo mit? Wenn ich dich gar nicht aufgedreht habe. Fusch in der Technik. Fusch. Ja. Und RFID-Chips sind zum Beispiel in Wegfahrsperren, werden die schon genutzt. Also es gibt irgendwie mittlerweile drei Generationen von Wegfahrsperren und in der zweiten und dritten Generation werden RFID-Chips genutzt. Ja. Wo dann halt die Wegfahrsperre identifiziert, ob das das richtige Auto ist. Ach so. Ja. Was man schön dann mit so einem Empfangsgerät abfangen das kann. Das ist ja, das hat nichts mit RFID zu tun. Das ist ja dieses Funksignal, was zum Auto gesendet wird, wo gesagt wird, Türen auf, ne? Ja. Wo man sich ins Gebüsch hockt. So in der Form. Ja. Und, ach so, siehst du, in dem Zusammenhang habe ich auch eine ganz lustige Sache gestoßen. Jetzt muss ich mal einen Zettel vors Gesicht nehmen. Wo war denn das gewesen? Was hatte ich mir da? Genau, es bei Wegfahrsperren bin ich auf interessante Sachen gestoßen. Und zwar, es gibt verschiedene Formen von Wegfahrsperren. Eine mechanische Wegfahrsperre. Hm? Was ist das? Eine Kralle. Lenkradkralle, genau. Da kann ja auch eine Reifenkralle sein. Nee, das ist eine unfreiwillige Wegfahrsperre. Wenn ich so selbst ranmache? Nee, ist okay, ja. Ja, und da ist ganz witzig, es gibt eine unfreiwillige Wegfahrsperre, die nennt sich Ventilwächter. Die wird an den Reifen angebracht, irgendwie ans Ventil. Und nach 200 bis 600 Metern ist dann die Luft aus dem Reifen raus. Oh, ist ja fies. Und die wird wohl tatsächlich eingesetzt von Stadtverwaltung und Ordnungsämtern. Hier auch in Berlin? Boah, das wäre ja hinterhältig. Habe ich noch nie gesehen hier in Berlin. Aber dann sollen sie lieber eine Kralle machen, aber nachher fahre ich mir noch die Felge kaputt oder so. Ich weiß ja schon. Ja, nee, das fand ich ganz witzig. Kriegt gut ein Messer nehmen und in den Reifen stechen. Ja, das machen sie vielleicht in manchen anderen Gegenden. Nee, warte mal, ich hatte irgendwo RFID-Chips werden in Deutschland, wo ich auch sehr, was ich sehr interessant fand. Wo waren das gewesen? In Dresden und in Bremen, aber was waren da? Dresden und Bremen. Ach so, genau. RFID-Chips werden dort eingesetzt in zur Müllentsorgung. Ach so. Wie denn? Nee, ja. Und zwar ist es so, an den Mülltonnen sind RFID-Chips und wenn der Müllwagen die auflädt, dann wird die Mülltonne registriert und entleert. Und das wird dann auf dem Konto von dem demjenigen dann berechnet. Also, ne? Also sie wird gewogen gleich dabei und jeder bezahlt dann nur wirklich den Müll, den er hat entsorgen lassen. Das ist eine coole Sache. Und sowas ist halt mit RFID-Chips möglich. Ne? Das heißt, das Müllfahrzeug, in dem Moment, wo die Tonne halt in der Nähe ist oder aufgesattelt wird, kann die Information ausgetauscht werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ihr könnt es auch so wie Maren machen. Wie denn? Indem sie uns einfach mal ihren Müll mitgeben. Vergraben. Vergraben, ja. Das ist auch eine Variante. Ja. Aber da spielt ja kein RFID-Chip mit. Und, ich hoffe nicht, nee. Ganz interessant, aus technischer Sicht ist auch, wie so ein RFID-Chip funktioniert. Und zwar... Der sendet? Nee, eben nicht. Der sendet gar nicht selber. Dann ist es ein Receiver. Genau, also ein Transponder, um genau zu sein. Und zwar ist es so, du hast ein Lesegerät. Das Lesegerät sendet ein Funksignal aus. Das ist aber Blödsinn. Jetzt, warum auf, lesen? Ja, das zum ist Auslesen. So, zum Auslesen. Das sendet ein Funksignal aus und der RFID-Chip, der verändert das Funksignal. Ja, dann ist es ein Receiver und Transmitter. Ein Transponder. Ja. Weiß nicht, ob das ein Wort für zwei Begriffe ist. Ja, so funktioniert ein RFID-Chip. Also diese Dinger, die an diesen Warenartikeln dran sind, ne, die man so abziehen kann, diese Spule sieht. Hm. Die, also ziehe ich die jetzt immer vorher ab, wenn ich einkaufen gehe. Und mache zufälligerweise kein Geld dabei. Das ist tatsächlich so, irgendwie, ich glaube, ab Anfang der 80er, also so 79 sogar noch, Ende der 70er, wurden diese Warensicherheitssysteme, also wo man so durchläuft und es piept, die sind wohl da in der Zeit entstanden. Ja. Und die arbeiten auch mit so einer Art RFID-Chips. Und, kann man austricksen. Da ist es halt auch so, auf dem RFID-Chip ist eine Information gespeichert, ne, also eine 0 oder eine 1. Ja. Und dann diese Frequenz, diese Tore, die da stehen, die senden halt eine Frequenz und wenn diese Information gesetzt ist, dann wird halt dieses gesendete Magnetfeld verändert und dann weiß das Ding, dem wird wohl Energie entzogen, dann piept es. Ja. So irgendwie funktioniert das. Dann sind ja Elektroniker voll die besten Diebe eigentlich. Ich habe mal gehört, du weil dann könnte ich das ja einfach mit Alufolie in meinen Rucksack aushöhlen. Ja, nein, wirklich, also rein theoretisch. Ich habe mal gehört, dass du ein Markstück vorhalten kannst. Das soll schon reichen, oder Batterien, einfach hinter Batterien. Aber auf jeden Fall haben sie wohl okay, jetzt geben wir hier schon voll die Anleitung. Nein, natürlich nicht. Weil die Leute, die uns zuhören, die sind natürlich reif genug im Kopf, dass sie wissen, dass man sowas nicht tut. Wie viele Download-Zahlen haben wir so? Verraten wir das jetzt so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es waren mehr als lügst. Fünf. Okay. Den Lügen würde ich aber nicht jetzt ohne Zahl sagen. Nein, ich weiß es nicht genau. Wir können gerne nachher nochmal nachgucken. Aber es sind... Aber dem Podcast können noch nicht so viele sein. Es sind pro... Also von dem hier, der jetzt gerade, den wir jetzt aufzeichnen, der hat noch keinen einzigen Download. Ja. Vielleicht bin da ich der muss Erste mich morgen. Ja heute Abend noch hinsetzen und den hochladen. Also ich weiß, es sind über 100 Downloads. Ja. Das ist mal schwer nachzuvollziehen. Über 100 Leute? Genau, das sind alle meine 100 Freunde, die ich habe. Nee, das ist immer schwer nachzuvollziehen, weil wenn der Podcast rauskommt, dann wird der ja weiter, auch die Wochen später noch geladen. Ja. Also wir haben zum Beispiel den Erotik-Podcast. Na, es gibt ja auch Leute, die vielleicht zweimal laden. Oder so, ja. Also der, ach oh Mann, ey, fährt der hier seine, dann ist der Motorrad, hört sich an, ein Auto ist Motorrad. Wahnsinn. Boah, so ein Chopper, wie auch dieser cool Erotik-Podcast, den ich ja in deiner Abwesenheit mit Marien zusammen gemacht habe, der ist an die 1000 Downloads mit dran. Ne? Sex-Sells. Sex-Sells, das ist, ja. Deswegen werde ich jetzt einfach in die Shownotes schreiben, wir haben irgendwas mit Sex im Podcast gemacht. Möpse. Genau. ja, RFID-Chips. Genau, was ich auch noch interessant fand in dem Zusammenhang. Weißt du, seit wann es die schon gibt, diese, also nicht RFID an sich, sondern diese ähnliche Geschichten? Seitdem es Funk gibt? Seit dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar Ende des Zweiten Weltkriegs wurde so eine Technik eingesetzt, um rauszufinden, ob ist das Freund oder Feind. Mhm. Ne, das heißt, das Fahrzeug wurde angefunkt oder angesendet und dann kam eben die Information, konnte ausgelesen werden, ob es ein feindliches, also ob es ein freundliches ist, konnte er ausgelesen werden. Und wenn nicht, dann hat man geschossen. Aha. Ja. Wüsste ich jetzt keine Anwendung zu. Wie? Natürlich, wenn du im Krieg bist, du siehst einen Panzer. Ja, das ist in der heutigen Zeit so. Die Amis haben mit ihren ganzen Technik gespielt. Ja, das wird jetzt immer noch. Also das. Aber damals? Damals schon, im Zweiten Weltkrieg hatte schon angefangen. Ja. Und es wurde dann natürlich Nachfolgesysteme, die jetzt immer noch genutzt werden. Ja. Ja. Dann, ich war selber schon bei einem Einsatz von RFID-Chips dabei. Und zwar 2006 war der Run for Fun, powered by Berlin Thunder, von dem American Football Verein. Berlin Thunder wurde der veranstaltet. Mhm. Oder zusammen mit dem American Football Verein. Achso. Berlin Thunder, ne? Und da war es so gewesen, da hatten die Läufer, es war so ein Lauf gewesen, um die vom Brandenburger Tor zur Siegessäule oder irgendwie so. Und die Läufer hatten so eine Nummern zum Umhängen gekriegt und da waren riesengroße RFID-Chips drin. Aha. Und die Zeit wurde dann genommen, wenn sie durch diese Tore, also da waren auch große Tore, und wenn sie durchgelaufen sind, wurde halt die Zeit genommen. Ja, das ist ja bestimmt beim Motorsport auch nicht anders. Also es gibt sicherlich noch eine Menge Einsatzorte von RFID. Tierkennzeichnung. Anfang der 80er. Wir waren halt beim Tierarzt. Mit wem? Mit Socker. Mit der Katze? Ja. Ja. Und? Es gab eine Spritze und die hat mich immer voll gemiezt im Auto. Gemauzt. Hat die auch eigentlich, ist die auch RFID gekennzeichnet? Ich weiß, bei Hunden, die kriegen sowas so unter die Haut irgendwie, so ein Chip. Ich habe keine Ahnung. Okay. Boah, sind das Cyborgs? Ja, total. Ich glaube, in den Staaten wurde es sogar offiziell zugelassen. Also es gibt Unternehmen, die sowas anbieten, dass man dort lebenswichtige Informationen halt, sowas wie Blutgruppe und so. Ja. Ach so, bei Menschen jetzt aber. Ja, ja, bei Menschen. Ach so, ja, im Krieg. Nee, jetzt ist ja aktuell. Können Sie die Hundemarke machen? Wie, es ist kein Krieg? Aktuell ist kein Krieg. Also, nicht bei uns hier. Ja, hier bei uns nicht. Ja. Letztens hat jemand ein gutes Beispiel von mir auf Arbeit genannt. Erzähl mal. Weil er hat sich darüber aufgeregt, dass jetzt bei jedem gestorbenen deutschen Soldaten irgendwie so voll der News-Aufriss hier macht und so. Ja, die Medien brauchen halt Material. Das ist halt traurig und so, aber ich meine, hätten sie es damals im Zweiten Weltkrieg gemacht, wären wir heute noch nicht fertig. Das stimmt. Und so ist halt nun mal Krieg. Ich weiß ja nicht, was die Leute erwarten, dass da keiner stirbt oder so. Ja, ist es. Ich finde es aber richtig. Du kannst dich mal informieren über Völkerrechte und dann wirst du dich fragen, warum es, wie es eigentlich Krieg geben kann. Durch Streitereien. Also ich habe, nee, Völkerrecht ist ja, das schreibt vor, wie ein Krieg zu laufen hat. Also ich hatte das bei der keine Streubomben, keine Minen und gelernt, ne, das geht sogar keine Sanitäter weiter. Abschießen. Genau, alles sowas. Ja. Keine Zivilisten. Dann, da hält sich, glaube ich, aber keiner dran. Kann ich mir nicht vorstellen. Darfst du den gegnerischen Soldaten nur mit gleichen Mitteln? Ne, das heißt, wenn der jetzt nur einen Holzstock in der Hand hast, dann wäre es nicht verhältnismäßig, ihn mit einem Maschinengewehr zu erschießen. Ne? Ja. Ich glaube, das macht keiner. Und das wurde bei der Bundeswehr uns halt auch beigebracht und eingebläut. Und das war dann der Punkt, wo ich dachte, also Krieg dürfte es eigentlich dann in der Form gar nicht gehen, wie man ihn eigentlich so kennenlernt. Ja. Finde ich ja gut, dass es so reglementiert ist. Die Frage ist, wer hält sich im Kriegsfall eben, dran? Irgendwie keiner, habe ich das Gefühl. Ja. Ein Kumpel hat, der musste damals irgendwie mit dem G36 auf so eine Leinwand schießen, wo immer irgendwelche Buhmänner so. G36 ist das Gewehr 36 von der Bundeswehr. Entschuldigung. Baujahr ich glaube, um die 50er oder 60er Jahre rum. Was? Ja. Also, aber nicht das G36. Ah, nee, das G36. Dieses G30, das andere? G3. G3, stimmt. Warte mal, G36 ist... Das ist modern. Jetzt unterhalten wir uns schon über Gewehre. Das G36 ist, glaube ich, das mit einklappbarer Schulterstütze. Aber ist ja auch wurscht. Ja. Das ist aber unterschiedlich, glaube ich. Du wolltest dazu noch irgendwas sagen? Genau, ein Kumpel musste damals immer auf die Leinwand schießen. Da sind wohl unter irgendwelchen Büschen immer irgendwelche Boomen nach vorne gekommen, so virtuell. Und da haben sie ihm gesagt, okay, du bist, hast zwar gut geschossen, aber hör mal auf Gipfel zu schießen. Echt? Und das ist halt auch so ein Videospiel. Ja, bei der Bundeswehr wurde einem auch wegen halt diesem Gesetz da irgendwie, wegen den Regeln. Völkerrecht. Ja. Da wurde einem auch immer, wurde mal gesagt, also Grünland gegen Blauland, also da wurde mal versucht, der Bezug zu irgendeinem Land nicht herzustellen. Also, dass man sagt, so, der Feind ist jetzt das und das Land, sondern da wurde eben so Fantasieländer. Ja, war das nicht in der DDR anders? Sicherlich war das auch zu kalten Kriegszeiten außerhalb der DDR anders. Ja. Und mit Sicherheit ist es heute mal gesagt, da drüben Ländern ist der anders. Feind. Ja. Was ich ja Blödsinn finde. Wusstest du, dass die Berliner Mauer... Eigentlich sind die Politiker ja doof. Die können ja nicht einfach sagen, da drüben ist der Feind. Wenn ich da drüben meine Familie habe, warum sollte die ja mein Feind sein auf einmal, von heute auf morgen? Ja, okay. Aber sowas funktioniert ja auch nur bei dummen Menschen. Und wusstest du, dass die Berliner Mauer aus Versehen gebaut wurde? Niemand hatte Absicht. hatte die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja, also die ist ganz aus Versehen entstanden. Ich glaube, das haben wir im letzten Podcast schon geklärt, ne? Ja, hatten wir? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das hatten wir in der... Das hatten wir irgendwann mal, ja. Wo mein Unwissen halt... Ach nee, das war mit Farbfernsehen. Ja, du warst ja da auch noch ein bisschen zu jung für. Das ja. Ja, egal. Ich reite mich jetzt nicht selbst in die Scheiße. Ich reite dich manchmal in die Scheiße, genau. Sonst muss ich wieder lachen. Ja. Okay. Muss einfach mal raus, hat gerade so gedrückt. Ja. Hast du noch ein Thema? Nee, du hast irgendwie... Wie, dein ganzen Zettel schon leer? Nee, da das steht war so doch viel? Alles RFID. Ja, das war alles zum Thema RFID. Und zwar, ach so, ja, was ich auch interessant fand beim, das RFID funktioniert auf Basis eines Schwingkreises. Ja. Ein Schwingkreis. RLC-Kombination. Ist also etwas, was angesprochen wird und dann in einem bestimmten, in einer bestimmten Frequenz schwingt, ne? Richtig, ja. So, das heißt, das Lesegerät. Da gibt's eine Formel für. Ach so, also sag mal. Die kann ich jetzt auch. Also nicht, du darfst nicht bellen und dann ist gleich. Zwei sag durch. Lieber nichts, ja. Sonst, wenn uns jemand zuhört, der sich mit sowas auskennt. Ah, gibt's ja eine App für. Ja. Nee, und Schwingkreise gibt es auch in Bereichen, wo wir sie gar nicht erwarten. Und zwar ist eine Blockflöte ein Schwingkreis. Ja, alles, was Geräusche und so. Stimmgabel ist ein Schwingkreis. Also alles, was Geräusche einer bestimmten Frequenz erzeugt und diese Frequenz dann eben konstant. Wieso? Was ist kein Schwingkreis? Was? Was zum Beispiel ist kein Schwingkreis? Doch, aber ich meine, wenn ich jetzt in eine Schüssel reinspreche, dann könnte ich auch behaupten, das wäre ein Schwingkreis. Naja, ich meine, die Schüssel reflektiert dein, was du da so erzeugst an deinen Geräuschen. Ja, aber nicht in einer festen Frequenz. Na, fest nicht, nee. Also es muss angesprochen werden, dann kommt ist es in einer festen, ein fester Ton kommt so, dabei raus, okay. Das meine ich. Ne? Und deswegen dieses physikalische oder technische Ding dazu heißt Hohlraumresonator. Und das waren die Vorgänger von diesen RFID-Chips. Das heißt, kannst du dir so vorstellen, hast du einen kleinen Kasten. Also wenn ich rufe, weiß die Mami, das bin ich. Den Kasten schreist du an und der Kasten wird in Vibration gebracht und erzeugt eine feste Frequenz. Ja. Ne? Und so lassen sich Sachen identifizieren. Ja. Nicht schlecht. So war das gewesen mit den RFID-Chips. Ich guck gerade, ob hier noch was... Achso, Mautsystem benutzt natürlich RFID-Chips, elektronische Schlösser, Zutrittskontrollen, Skipässe. Mautsysteme in den Staaten, wo schon eine recht lange Zeit. Funktioniert auch mit RFID? Ich dachte, das ist immer so, wie man es im Fernsehen sieht. Die fahren an die Schranke ran, werfen eine Münze von weit weg aus ihrem Auto in diese Riesenschüssel. Und dann geht die Schranke auf. Ja, Tankkarten. Und Payback-Karten bestimmt. Nee, da gab es sogar Skandale, weil in der Bahncard 100 war mal, haben die den RFID-Chip eingebaut und dann hat natürlich aufgebrüllt und hat gesagt, nein, du kannst ja keine Daten damit, also keine Geodaten wirklich feststellen. Warum also, nicht, wenn das, du hast gesagt, das Ding hat einen Speicher. Jetzt sende ich von weiß ich, im Berliner Terminal oder Dresdner Terminal okay, oder also so, dann sende ich halt eine bestimmte Information. Dann müsste, also wenn ich was drauf speichern möchte. Und so eine Geodate wird ja nicht groß sein, so die paar Koordinaten. Dann bräuchte ich einen digitalen Schaltkreis und der bräuchte ja Strom. Und ich weiß nicht, ob der Strom, den das Lesegerät erzeugt, ausreicht, um so eine Information zu speichern. Also es gibt auch RFID-Chips, die haben eigene Batterien. So. Sonar. Solar. Genau, also das mit den RFID-Chips, das wird noch eine Weile dauern, bis wir davon profitieren, weil... ja, keine Ahnung, aber wenn ich hier diese kleinen Knopfbatterien kenne... Also ich finde es gut nicht, mit den RFID-Chips. Sinnvoller Anwendungsfall ist zum Beispiel Büchereien, also es gibt wohl Büchereien in Deutschland, wo du deine Bücher nicht am Schalter abgibst, sondern auf so ein Lesegerät legst und dann weißt du, okay, wir sind abgegeben. Ja. Ne? Aber es ist jetzt natürlich blöd, wenn sich dann jemand mit einem fremden Gerät hinter dich stellt und irgendwie, wenn du deine Karte in der Arschtasche hast oder so, dann Daten mopsen. Der kannst, nee, der braucht dann ein RFID-Lesegerät. Der muss schon diesen Chip dann irgendwie auf diesen Chip getrimmt sein. Naja. Gibt's doch hier noch Leute, dass das so einfach ist. Der CCC hat gesagt, weil einer mal aus irgendeiner Kantine angerufen hat oder so, also von seiner Schule, dass die da auch irgendwie so eine Bezahlmöglichkeit haben mit Funkkarten. Auch RFID? Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob's die waren, aber ich sag mal, der CCC sagt ja, wenn einer so ein Lesegerät hat oder so, und dann gibt es wohl irgendwie auch irgendwelche Tricks, die Reichweite zu erhöhen oder so. Schön, dann sieht er, dass ich zweimal Kompott zum Nachtisch lasse. Ja, dann kann er sich eine Karte kopieren und dann. Nee, weil die ja da auch gut. Nee, weil die ja da gut haben. Chip kannst du nicht kopieren, dann müsstest du ja einen Schaltkreis. Warum einen Schaltkreis? Wo hast du die Informationen? Ich glaube, so einfach ist das nicht. Einfach die Informationen auslesen. Und dann setze ich mich an den Rechner mit so einem Dings da. Ja, bei die Lesegerät. Genau. Na, warum Lesegerät? Das Lesegerät habe ich ja dann schon. Ja, weiß ich nicht. Pass auf, der ist, die haben da irgendwie so eine Kantine und da kannst du mit so einem Karten bezahlen. Jetzt musst du vorher an so einen Automaten da Guthaben aufladen. Warte mal, genau. Das sind aber Magnetkarten. Also das kenne ich aus der Uni, wo ich gewesen bin, da waren das Magnetkarten gewesen. Die per Funk abgelesen werden. Nee, die musste man immer da auf so einen Link rauf halten. Ja, siehst du. Ja, mit Berührung war das. Ja, dann siehst du, und die Karten gehen aber ohne Berührung. Aha. Aber mit Funk. Habe ich ja erzählt, die brauchte die Karte nicht richtig ranhalten, sondern so mit 5-6 Zentimeter Abstand oder so, hat die schon gelesen. Okay. Deswegen hat sich er auch so beschwert. Jetzt macht den Leuten keine Angst, sie denken jetzt wirklich, RFID ist das Schlechte. Geld war zum Beispiel auch mal im Gespräch, dass man Geld mit RFID versieht, damit man gucken kann, wenn Geld gestohlen wird, wo es hingeht und ob es echt ist und so, ließe sich ja dann alles prüfen. Aber ja, in Krankenhäusern wäre es doch genial, wenn der Patient am Bett per RFID die Information hat und der Arzt kommt nur ans Krankenbett. Ja. Und sieht sofort, was der Patient für Wehwehchen hat. Oder seine Krankengeschichte oder was auch immer. Da kann er genauso gut sich das Tablett nehmen, diese Klemmblatt. Klemmblatt. Wenn die Information digital drauf verfügbar wäre. Ja. Wir brauchen nicht alles digital. Ich merke schon, Holger, du bist für RFID nicht so zu haben. Ja, wir brauchen nicht alles digital. Ja. Wer weiß, wo es überall schon RFID-Chips gibt, was wir gar nicht wissen. Ja. iPhones senden Geodaten an Apple. Oh Gott. Und E-Mails, wenn jemand eine E-Mail schickt, dann kann man das an einem völlig anderen Ort lesen. Der nein. Boah. Ja, leider gibt es ja Google Wave nicht mehr. Warum? Ich weiß nicht, ich fand das ganz nett. Also Google Wave war so ein Dokument, also so ein also dynamisch wie, sich aufbauendes Dokument. Also was wie Word oder Office so für nur, dass halt mehrere Leute E-Mail dran so kollaborieren konnten. Was ist denn das für ein Fachwort? Kollaborieren? Ja. Das ist so in der IT irgendwie Standard mittlerweile. Ich bin kein ITler und unsere Zuhörer bestimmt auch nicht. Seit es Social Networks gibt, also soziale Netzwerke, wollen alle Leute nur noch kollaborieren. Meine Eltern können auch nicht mal Webbrowser bedienen, also meine Mama. Echt nicht? Nee. Mach mir nicht mal ein. Wir haben sogar Hörer, die könnten die Eltern deiner Eltern sein. Die besser mit dem Computer umgehen. Ja. Die haben sogar zwei Computer. Nein. Ja. War ich da, wo ich letztes war? Ja. Dachte ich es mir doch. Liebe Grüße. Die haben auch große Fenster, genau. Genau. Das sind die. Saubere. Das sind nämlich die Hörer, die für uns den Podcast 200, 300 Mal runterladen. Ach so. Ach, die auch? Nein. Ja. Ja, unsere Zeit ist rum. Unsere Zeit ist rum. Ich habe eine Beschwerde bekommen. Von wem? Wegen 2 Stunden Podcast. Ja, ich auch. Ich durfte manchmal das mit euch nicht in Ordnung. Ich weiß, wie wir das Problem lösen. Na, wir hören jetzt auf. Wir zeichnen einfach 2-mal die Woche auf und dann halt nur 1 Stunde. Ja. kann er sich da einteilen. Vor allem derjenige, der sich beschwert hat, hat ja Zeit. Das ist aber ein sehr noch trauriger Zeit. Grund, dass er Zeit hat. Das ist mir egal. Er ist ja selbst schuld dran. Ja. Achso, siehst du. Es tut mir leid, aber ich sag jetzt mal ganz offen und ehrlich die Wahrheit. Du bist selbst schuld. Dann kannst du jetzt noch ein bisschen ranten. Dann würde ich nämlich schon mal... Nee, ich habe ihn noch gehatet für heute. Ja. Du bist, wir machen dich sonst jetzt zum Empörungsbeauftragten. Genau. Oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Ich schreie jetzt immer rum, wenn mir was nicht passt. Ich suche mal eben die Musik aus dem Gerät. Was geht denn jetzt hier auf? Ja, ich kriege E-Mails. Jetzt werden sie was. Ist hier ein Funksmog. Sag mal so, Elektrofunksmog. So. Tja. Hier bist du voll verstrahlt, ist hier. Ja. Ich mache mal schon mal ein bisschen Musik hier im Hintergrund. Ach so, geht die so lange? Das ist Abgewöhnung. Nee, du darfst doch die Musik doch nicht anmachen. Ach so. Er hat ja noch was vergessen. Gut, warte, dann Holger, such mal ein Zitat raus. Dann machen wir Musik eben noch nicht. Warum ist denn das hier so zugebunden? Was ist denn das hier für eine Technik? Ach so, das ist so das Notiz. Das kann man so aufklappen, ne? Wow. Das besteht aus mehreren kleinen Heften, die sind da eingebunden. Ach so. Und wo fängt das jetzt hier an? Bestimmt vorne, bei der 1. Vorne ist da, wo nicht hinten ist. Siehst du, das ist ja noch ist ja auch nichts beschrieben irgendwie. Steht ja auch nirgendwo was. Da weiß man ja gar nicht, wo vorne und hinten ist. Vorne ist nicht da, wo nicht hinten ist. Ah, nee, Quatsch, war ja falsch. Nochmal, ich muss nochmal kurz. Also. Vorne ist da, wo nicht hinten ist. Und? Hast du einen Spruch gefunden? Holger blättert sich gerade durch mein Notizbuch. Muss ich erstmal das Beste raussuchen. Es steht da nur ein einziger Spruch? Habe ich pro Seite nur einen Englisch. Spruch? Das ist Englisch. Deshalb wahrscheinlich. Nee, da habe ich auf der falschen Seite angefangen zu schreiben. Aber ich will ja nichts Englisches. Gibt es ja auch irgendwo was Deutsches? Ja, musst du mal durchblättern. Dazwischen sind noch Deutsche. Ach, dazwischen. Zur Not helfe ich dir bei der Übersetzung. So, also, ihr habt es gleich geschafft. Der Holger sucht jetzt noch einen tollen Spruch raus. Ich habe schon einen. Warte mal. Dann warte noch nicht. Ohne Echo. Nee, wir machen den unten. Warte mal, doch nicht. Und zwar. Herzlich willkommen! Hä? Was machst du denn? Entschuldigung. ich habe das hier gleich unter Kontrolle. Die Technik entgleitet mir. Darf ich schon mal anfangen? Ach so. Nee, ich weiß, was du willst. Du hast ja wieder deine tolle App. Oh, ich höre das Echo schon. So, warte mal. Du kriegst jetzt... Jetzt versuchen wir es nochmal. Ah, ey, so viele Regler hier. Wo ist er denn jetzt so? Achso. Okay. Dann würde ich versuchen wir jetzt wieder unser Spiel. Wer es war? Das finden wir sowieso nicht raus. Aber du kannst ja mal... Darf ich? Ja. Über Nacht wird man nur berühmt, wenn man tagsüber hart gearbeitet hat. Oh, den finde ich gut. So. Jetzt die 10 Sekunden Wartezeit. Das ist die perfekte Stimmung für den Weltuntergang, denn. Ja, das hatten wir ja im Weltuntergangspodcast. Ja. Also, über Nacht wird man nur berühmt, wenn man tagsüber hart gearbeitet hat. Genau. Finde ich sehr, sehr gut. Der gefällt mir super, super toll. Das ist ja auch aus deinem Buch. Der Regen hört sich an wie ein Rauschen. Nee, es hört sich nach Regen an. Ja, nachher, wenn wir die Rauschentfernung noch rüber machen, hört man es gar nicht mehr. Soll ich sagen, von wem? Ja, sag mal. Von Howard Carpendale. Ach, hör auf. Ja, steht hier so. Vielleicht war das in einem seiner Lieder. Ich höre so eine Musik nicht. Ah, hier, Einstein. Hast du noch einen? Das ist Englisch. Ja, dann such mal einen Deutschen raus. Ach, noch einen? Nein. Nicht? So viele Ausgaben, wie wir noch rausbringen wollen, dann brauchen wir die das alle. Buch ist voll. Ja, und? Ich habe noch einen zweiten. Ja, dann haben wir ja... Müssen wir ja lange genug durchhalten. Also willst du es uns eingeben oder nicht? Nein. Nein? Okay. Dann genug Gezwitscher. So, dann... Das nächste Mal suche ich mir vor der Sendung einen raus. Wieso? Weiß ich nicht. Kann man mal schön entspannter gucken. So, mal auf die Schnelle hier bei deinen 10.000 Seiten. So, also wisst ihr ja, wie viele Sendungen noch kommen? Ach so, scheiße, jetzt hätte ich doch einen raussuchen sollen. Nee. Jetzt kommt er wieder mit der Technik nicht klar. Doch. So, da ist unsere Musik. Dann können wir uns ja langsam von euch verabschieden. Genau. Morgen ist Party, ne? Wir sehen uns. Stimmt, morgen ist Kinderparty. Gehst du als Pirat? Nein. Echt nicht? Ich habe überlegt. Ja, ich habe überlegt, mir noch das Bein abzunehmen und dann mit Holzbein auch. Ach, da kommt eine Augenklappe, ist da wohl drin. Ich habe keine. Du hast keine Augenklappe. Und du, hast kein, du bist kein richtiger Pirat, wenn du keine Augenklappe hast. Bin ich auch nicht. Ja. Ich bin Modern Warfare. Wir werden beim nächsten Mal besprechen, ob wir Holger noch zum Piraten bekommen haben vor unserer Piratenparty und Schatzsuche. Und ja, bis dahin. Ja. Macht euch eine schöne Zeit. Genau, genießt das Wetter, auch wenn es so warm ist. Und ja, ja, warte mal. Was? Hast du den schönen Ausblick, ne? Durch die Überholung finden. Oh, wir müssen schon weg. Unter www.hilfmedia. Warte mal. Wir können ja nochmal. Ich wollte nochmal richtig Schuss sagen, warte mal. So, also. Machen wir doch jetzt. Tschüss. Tschüss. Okay, jetzt, jetzt nochmal hier. Schön zuhören. Ja, bis morgen. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.